Back Boy, ein Track von den Pixies, ganz unverkennbar, die Band hier um Black Francis, / Francis Black, nachdem wie er sich gerade mal nennt. Und das Ganze vom neuesten Album Indie Cindy, die erste Platte der Pixies, die sie seit über, ich würde mal jetzt mal schätzen, 22, 23 Jahren veröffentlicht haben. Das ist doch schon mal was, diese neue Pixies-Platte hier. In der letzten Stunde vom Sunday Service gibt es noch Musik von Sean Lee. Ich habe dabei die neue Single von den Pains of Being Pure at Heart, außerdem Musik von Tune Yards und von Chain and the Gang, die neueste Band von Ian Svenonius, den kennt ihr von Bands wie Nation of Ulysses oder auch von Make-Up. Ja, die Pixies gerade eben haben sich über 20 Jahre Zeit gelassen, mal kurz 2-3 Monate Zeit lassen, sich regelmäßig gerade bei Voices mit ihrem neuesten Album. Nächste Woche kommt nämlich die neueste Platte raus, Cool Planet wird sie heißen. Ich habe noch nicht mal die letzte so richtig durchgehört, Motivational Jumpsuit erschien nämlich im Februar diesen Jahres. Da war nochmal hier ein kleiner Nachtrag, Guided by Voices mit Save the Company. Hamilton lobby in the subway naked. I know you're lost. Too bad he answered your ripening diamonds are gone. Great to be proud to a theater of applause. Shall we meet to save the company? The Company, das waren hier Guided by Voices, die Band Robert Pollard aus Dayton, Ohio, mit einem Track vom Album Motivational Jumpsuit, erschienen, wie gesagt, im Februar und nächste Woche dann das neueste Album Cool Planet, vielleicht dann auch schon hier am Start. Ich habe nochmal einen weiteren ganz, ganz kurzen Song, der ist gerade noch eine Minute lang, von GBV, der besten Band der Welt natürlich hier für euch, Go Without Packing. Naked scarred feet, that makes all of us go without packing. A troubled customer turned away unsatisfied. Just go with letters missing. He writes his past gone, we lost him. Go without welcome here. The hopeless language, the quicksand fear. Go without packing. No coat sleeve tricks. Go love yourself. Just Tja, kurz und schmerzlos, Guided by Voices mit Go Without Packing. Aus Brooklyn, New York kommen und machen richtigen Twee-Pop, The Pains of Being Pure at Heart. Ihr drittes Album wird demnächst erscheinen. Hier schon mal vorab daraus die Single für euch, Yuri Dies von den Pains of Being Pure at Heart. Das waren die Pains, wie ihre Fans immer alle sagen. Pains of Being Pure at Heart. Yuri Dies, der neue Track, die neue Single von der Band. Das dritte Album steht in den Startlöchern. Ich schätze mal, das wird keine große Überraschung werden. Und ja, wer auf Popmusik steht, kann dann lieber gleich bei den alten Singles und Bands von Sarah Records stöbern gehen. Die haben damals alle doch vielleicht einen Tick originaler geklungen. Die nächste Band sind Chain and the Gang. Chain ist in diesem Fall Mr. Chain alias Ian Svenonius, kennt man von Bands wie Nation of Ulysses oder auch The Make-Up. Hier nicht mehr der Gospel-König wie bei alten Bands, aber immer noch auf jeden Fall für ein Album gut. In diesem Fall heißt es Minimum Rock'n'Roll und der Track Die Weite Lies. Yeah, you do construction. I wanna devitalize the city. I wanna devitalize the air. I wanna devitalize just about everywhere. Keep it down, keep it down, keep it down, keep it down, keep it down, keep it down, keep it down, keep it down. Rip, bite, shred, tear just about everywhere. I wanna peel the paint, rust the rails. Close everything so nothing's for sale. I want the middle class to feel alone, like strangers in their own home. I wanna rip, bite, shred, just about everywhere. I wanna devitalize, woo! Yeah, devitalize the city. Die Weite Lies, ein Track von Chain and the Gang, von ihrem inzwischen schon vierten Album, wie ich gerade rausgefunden habe, Minimum Rock'n'Roll. Da steht drauf, does not contain the following unnecessary sounds, extraneous words, spare notes, too many sentiments oder frivolous beats. Tja, all das macht diese Platte hier aus. Nicht Maximum, sondern Minimum Rock'n'Roll. Und wer die anderen Bands von Ian Svenonius kennt, also The Make-Up oder auch Nation of Ulysses, der wird hier bei Chain and the Gang auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Viertes Album, wie gesagt, von dieser durchaus sympathischen Band aus Washington, DC. Hier ein weiterer Track. Never Been Properly Loved. They say you still got it, that's what they say. But I never had it. Oh yeah, I never had it before. I never had it before. Never Been Properly Loved. Das waren Chain and the Gang. Ganz, ganz großartige Platte hier. Minimum Rock'n'Roll kann ich jeden von euch nur wärmstens ans Herz legen. Wo wir gerade schon mal so bei rauen Sounds sind, auch The Vacant Lots machen schönsten, ja nicht Lo-Fi, aber schönsten Krach-Sound sozusagen. Matt Mary Jones hier, der Track vom demnächst erscheinenden Album Departure. Matt, Mary, Jones, das waren The Vacant Lots, eine Band aus den USA, die schönsten psychedelischen Garage Rock machen. Der Track gerade eben vom demnächst erscheinenden Album, welches irgendwann im Juni oder Juli erscheinen sollte. Auch die nächste Künstlerin steht noch so ein bisschen in den Startlöchern, aber ist eine von 10 Artists to Watch, wie zumindest der amerikanische Rolling Stone behauptet. Courtney Barnett, um die geht es hier. Und ich kenne diesen einen Track bisher und der ist schon ziemlich großartig, muss ich sagen. Bin gespannt, was da im Sommer für ein Album kommen wird. Avantgardner heißt dieser Song hier von Courtney Barnett. Time when I was really sick and I had too much pseudoephedrine and I couldn't sleep. Was für ein großartiger Song. Eigentlich könnte ich jetzt Schluss machen mit der Sendung. Was soll noch Besseres kommen als der Track gerade eben Avant-Gardener von Courtney Barnett. Da, keine Ahnung, destilliert sie irgendwie die Quintessenz von ganz, ganz vielen großartigen Bands. Yola Tengo so ein bisschen dabei, Galaxy 500, Velvet Underground und diverse andere Einflüsse. Die Dame übrigens aus Melbourne kommt, aus Australien hier, vereint hat bei diesem großartigen Track Avon Gardner. Wie gesagt, sie hat noch keine Platte rausgebracht, erst ein, zwei Singles, teilweise auch selbst veröffentlicht auf ihrem eigenen Label Milk Records, aber eine Platte demnächst im Sommer dann hoffentlich von dieser großen, wirklich großen Künstlerin. Ich meine, ich kenne diesen einen Song und ist vielleicht auch ein bisschen überkandidelt gerade, aber der Track ist auch wirklich eine Augenweide fürs Ohr gewesen sozusagen. Sagt man Ohrweide dazu? Wahrscheinlich schon, ne? Die nächste Band, ich mache nicht Feierabend, ich mache weiter mit Musik hier. Cat and the Bottle Man Kling bei ihrem Track Kathleen. So eine Mischung aus den Kooks und den Arctic Monkeys. You're simpatico. And I could special guy. When he had enough of them, he bought himself a cherry pie. He gave me a dollar, a blood-soaked dollar. I cannot get the spot out, but it's okay, it still works in the store. Greasy man, come and dig my well. Life without your water is a burning hell. Step me up with your home. Das war schon der nächste Track hier auf dem Album von Tune Yards. Nicky Neck heißt das dritte Werk um die Band von Merrill Garbus. Merrill Garbus kommt aus Amerika, von der Ostküste, New England, irgendwo da die Ecke, und hat Tune Yards 2006 gegründet. Zwei bisher hervorragende Platten rausgebracht. Who Kill erschien vor 2 Jahren und dann das erste Werk damals mit dem Titel Bird Brains. 2009 erschien, ich glaube hierzulande dann 2010, ein bisschen später das Ganze in Europa veröffentlicht worden. Beides auch großartige Platten, beides auch jeweils Platte der Woche. Das neueste Werk Nicky Neck ist nicht mehr ganz so super, super, duper klasse wie die ersten beiden Platten, aber trotzdem immer noch richtig gut und immer noch wert auf jeden Fall hier Album der Woche zu werden. Eben gerade war der Track Water Fountain zu hören und hier ein weiterer Track von Tune Yards, der heißt Real Thing. What you are, you're simply not. Aren't you tired of this game and all the emptiness of your fame? You can't hold tight to what you have, 'cause there is nothing there to grab. Now life is a shadow of a thought. You never did have what you thought you got. I'm the real thing. My heat to be my bones, perched atop my Real Thing, ein Track von Tune Yards vom neuesten Album Nikki Neck. Tune Yards, wie gesagt, machen Musik zwischen Indie-Pop, Lo-Fi und Afro-Beat, obwohl der afrikanische Einfluss bei dem neuesten Album ein bisschen zurückgenommen wurde. Bei den vorherigen war der ein bisschen ausgeprägter. Und Mary Garbus macht das hier alles wirklich fast alleine. Inzwischen wird sie unterstützt von dem Bassisten Nate Brenner, aber ansonsten ein wirklich ein Frauenprojekt hier. Tune Yards, wenn sie live unterwegs ist, dann ja, loopt sie irgendwie ihre Drums und legt da eine Spur Ukulele drüber, singt dazu und dazu gibt es Elektronik und Bass von diesem Nate Brenner, manchmal auch noch eine ganze Sektion mit Saxophonisten und Bläsern, die das Ganze unterstützen. Also großartig auch live das Ganze. Demnächst auch auf Tour bei uns in den Städten sozusagen. Also Tune Yards hier mit Nick Neck. Tolle Platte. Und ein weiterer Track von ihr heißt Hey Life, für mich auch der Favorite des ganzen Albums. Hey Life, I am still here. Can we get this girl together? Hey Life, I am still here. We can get this girl together. And mine sound the same, but hey life, I love you so much, I scream and shout, but I'm one foot in, one foot out, which is kind of like running on a roundabout, you know. At hand, 10 times a day, I don't seem to understand. I've spent 12,944 days alive. Amazing how a human being can still thrive. But I know my days are numbered, I should enjoy the climb. I'd like to smell the roses, but I'm Meryl Garbus gerade eben mit Hey Life, der Track vom neuesten Tune Yards Album mit dem Titel Nikki Neck, Platte der Woche hier beim Sunday Service. Sean Lee als nächstes, der macht ganz Oldschool-Hip-Hop auf seinem neuesten Album Golden Age. Against the Machine. Da hat er Unterstützung drauf von Earl Singer zum Beispiel, Prince's Superstar oder bei diesem Track hier, Back to the Future, ist MC Think Tank mit am Start. Primary ignition, ready to go on a mission to boldly go where no man has been before. Alien worlds to explore. Take your pill and put your helmet on to infinity and beyond. Suit up, cause we about to boot up the HAL 9000. Mothership lifts off the ground. One crystal, the man that we use to get around. Move at warp speed, it passes the speed of sound or passes the speed of light. Gently vanishes into the good night. We're making the dark light. First fight to navigators at the helm. First fight to taking the guild to new realm. First fight using a wheel to gain ground. Ice moons of Jupiter run rings around. Buckle up, strap into your seat. Headphones up so you can hear the beat. No taking the baby steps and making a giant leap. Open the wormhole, we're ready to go deep. War face and time and making the ends meet. Forward moving, there is no retreat. No time for cold feet, no time for half stepping. Repping, ready to aim the funk weapon. Back to the future, the place where we belong. Back to the future, the planet where we were born. Back to the future, the place where we belong. At warp speed, we move at warp speed. Back to the future, infinity and beyond. At warp speed, we move at warp speed. Ayo, shout out to Galileo. Space cowboys in a space rodeo. Rallying a poppy, a blaze at a new trail. Writing a new story and telling a new tale. Something like a phenomena. An incoming message from Andromeda. We come in peace, there are those who do not. It's like a jungle sometimes, it gets hot. Light years away from the pale blue dot. Stay on target, kid X marks the spot. Good looking out, man, thanks for the tips. Keeping an eye peeled for any bizarre ships. From far, far away, this isn't a round trip. Just learn to fly, now getting the wings flipped. Don't slip, don't lose your grip. Use your macro mind, not your microchip. Back to the future, the place where we belong. Back to the future, the planet where we were born. Back to the future, the place where we belong. At warp speed, we move at warp speed. Back to the future, infinity and beyond. At warp speed, we move at warp speed. Oh snap, we got tracks on our backs. Looking like lizards from David Icke raps. The mothership is under attack. We get zapped, should've known it's a trap. Clowns wanna scrap, messing with tough cats. Fire the sound cannon, making the sound clap. Open the black hole, fall into the gap. Get it done, son, now give me some that. It's a trap. Your body. Zum Schluss der Sendung nochmal kurz die Dance-Keule rausgeholt, hier in Form von Shit Robot, das Projekt von Markus Lemkin, der eigentlich Ire ist und ziemlich gut an den Knöpfchen drehen kann bei seinem Projekt. We Gotta Love heißt das neueste Album, erschien auf DFA Records und genau so ein Sound gibt es hier auch drauf zu hören. Eben gerade bei dem Track Do It Right an den Vocals Hip House Hero Liddell Townsell war zu hören. Skull Defects, das ist die Band um Daniel Hicks. Daniel Hicks war früher mal Frontman bei Lungfish, einer Discord-Post-Hardcore-Band, die man im Atemzug mit Bands wie Fugazi nennen konnte. Daniel Hicks hat aber mit The Skull Defects so ein ganz neues Projekt am Start. Was heißt ganz neu? Gibt es auch schon seit inzwischen 3 Alben. Die kommen oder sind eine Band aus Schweden, wo er dann sozusagen als Gastsänger mit dabei ist und machen eher so Drone, schwere Drone-Rock-Musik. Auch die neueste Album Dances and Dreams of the Unknown. Nein, Dances and Dreams of the Known Unknown, so heißt das Werk hier von The Skull Defects. Schon ein bisschen harte Kost manchmal, aber für die Experten unter euch wahrscheinlich genau das Richtige. Pattern of Thoughts und damit auch der letzte Track hier für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche.